على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم بما حضرتها الاستاذ جبت الله دين جنيد من بين ألبا ميكسيكين عندي شو تاجة تشتاني جدا من مضاهد من بيت أمبيت أوسع الله أن كان جدا من بيزا أمبيت الطلق أوسع محمد صلى الله عليه وسلم في المحن. إن شاء الله بارك الله فيكم ضعيفة مدن بروخ فن الطهارة فن غين هيت وان فن بلوغ المرام فن سبل السلام إن شاء الله بيكيرهم فن بلوغ المرام إن شاء الله سنتابع فن زي إبليش دي زادن إسم الأفغابيش ومدن أبدويتش بإذن تعالى شكرا. إذن بارك الله فيكم، أولا سنتكلم باللغة العربية ثم نترجم إن شاء الله باللغة الألمانية. طبعا وصلنا إلى الحديث الحادي عشر، الحديث الحادي عشر، واليوم باعتبار تأخرنا ما نستطيع نراجع الأحاديث الأخرى ولكن نتابع بإذن الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح، هو في صحيح الجامع، بارك الله فيك. إذا مرة أخرى الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفي ضعف. ابن عمر رضي الله عليه روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا ميتتان ودمان. فالتحليل يكون بعد التحريم، يعني الأصل الأمور الأخرى محرمة، وهذا بارك الله فيكم يعني يستثنى من تحريم عموم الميتة والدم، الأصل في ديننا الميتة والدم حرام، إلا ميتتان ودمان. هنا إلا فيعني هنا في عندك عام عموما واستثني منه أمران، ما نقول نقيد، يعني ما نقول نقيد هنا، وإنما استثني منه. يعني عندك ميتة، هذا مطلق ميتة، قد تكون ميتة الإنسان، قد تكون ميتة الحيوان، قد تكون ميتة البحر، ميتة النهر، ميتة اليابس، ميتة، كلها ميتة، كل شيء ميتة. من هذه الميتة استثني أمران. الأمر الأول وهو الجراد والحوت، والأمر الثاني هو الحوت، استثنيت من هذا الإطلاق كله. وأما الدمان فالطحال والكبد، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، علينا، فاستثني منه الطحال والكبد. طبعا بارك الله فيكم، لما يقول الصحابي أحل لنا أو أحلت لنا، فهذا لا يكون باجتهاد الصحابي، أو حرم علينا لا يكون هذا باجتهاد الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عليهم ما يحل وما يحرم من أنفسهم، لذلك على الأقل الحديث له حكم الرفع والحديث يتم الاحتجاج به، ودل ذلك على حل ميتة الجراد على أي حال وجد، فلا يعتبر شيء في الجراد حرام مات حتى أنفه أو مات بقتل أو إلى غير ذلك، فهذا يعني حلال. طبعا هناك من اشترط قال لا لازم تكون يعني الآدمي قد صابها أو قتلها حتى تكون، أما لو ماتت لوحدها فلا يجوز أكلها. طيب أين الدليل من الحديث على هذا؟ أين الدليل على أو بقطع رأسها؟ أين الدليل على قطع الرأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم ميتتان وزمان، الميتة الجراد والحوت. وكذلك يدل على حل ميتة البحر، على حل ميتة الحوت أو البحر عموما، وهو الطهور معه الحل ميتته، هذا عموم. فهناك من قال لا إذا كانت الميتة طافية على البحر فلا يجوز، ولكن بارك الله فيكم الحديث الذي استدلوا به وهو ما ألقاه البحر من البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا، حديث جابر، ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي حديث جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض، فلا يخص به العام، ولأن صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية، ولم يسأل بأي سبب كان موتها كما هو معروف في كتب الحديث والسياق. والكبد حلال بالإجماع، وكذلك مثلها الطحال فإنه حلال. إذن بارك الله فيكم، الكبد والطحال حلال، وكذلك يعني ميتة البحر عموما الحوت، وكذلك بارك الله فيكم الجراد، هذا كله حلال بالاتفاق للحديث. وأما الذين قالوا أنه مثلا إذا طفى شيء أو كذا لا يمكن فليس، فكل هنا المسألة يعني نأتي إلى مسألة، إنه نحن نتكلم عن كتاب الطهارة، نتكلم عن الطهارة، فما دخل هذا الموضوع في الطهارة؟ بارك الله فيكم، يعني المؤلف يريد رحمه الله تعالى بهذا، والله تعالى على وعلم، أنه طالما أحلت لنا هذه الميتة فهي طاهرة من باب الطهارة، لأن الميتة نجس، الميتة ميتة الحيوان نجس، ولكن لما أحلت لنا فارتفعت هذه النجاسة. وهذا يعود إلى مسألة عند أهل العلم، وهي هل ما حرم نجس كل ما حرم نجس أم لا. وهذا طبعا فيه بارك الله فيكم فيه تفصيل، لأنه ليس كل ما حرم نجس، ليس كل ما حرم نجس، ولا يعني التحريم مباشرة النجاسة، ولا يعني التحريم مباشرة النجاسة، وإنما هنا الحديثان في مسألة الميتة والدم. وطبعا دليل التحريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من سورة مائدة. وأتى هذا طبعا هذا في كل الأمور، أي ميتة أي دم أي لحم خنزير ما أهل لغير الله به كله حرام عليه، كله حرام، ولكن أتى هنا بارك الله فيكم الاستثناء في مسألة الميتتان والدم. طيب الأسلوب بجزء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بارك الله فيكم حديث نمى ألف، حديث نمى ألف وانتبه ودف ابن عمر رضوان الله عليه برشته بس القفيد محمد صلى الله عليه وسلم زعكته ايش وغدن سبايد ميتتان الميتة بس لذلك إسرائي فاشتاظن سويف فاشتاظن ودمان تمان بس لذلك سوي بلوت آرتن أينمال فاشتاظن وأينمال بلوت آرتن ألاو ديزن أويش ألاو Und das ist Barakallahu Fikum in Passivform. Das wird uhillat lana, sagt er. Uns wurden diese beiden erlaubt. Uns wurden diese beiden erlaubt. Das sind zwei Arten von Meita und zwei Arten von Blut. Zwei Arten von Meita und zwei Arten von Blut. Barakallahu fiik. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die zwei Arten von Meita, von Verstorbenes, was euch erlaubt worden ist, erstmal Al-Jara, die Heuschrecken, Wal-Hut, das bedeutet Fische. Das heißt, das ist hier nicht Wale, sondern die Fische. Das heißt, es sind um zwei Arten von toten Tieren und zwei Arten von Blut erlaubt gemacht worden. Die beiden Toten, was sie betrifft, das sind Heuschrecken und Fisch. Und die Arten des Blutes, die sind Leber und Milz. Leber und Milz. Dieses Hadith wurde von Ahmed berichtet und von Ibn Majah. Und der Autor sagt, es gibt eine Stelle im Hadith, was schwach ist. Warum hat er das gesagt? Weil eine Person, Barakallahu fikum, dabei ist, der heißt Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam an Abihi. Und da hat man gesagt, dieser Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, diese Person, ist ein bisschen schwach. Aber die anderen Gelehrten haben, Barakallahu fikum, andere Überlieferungsketten erforscht. Und dann haben sie gesagt, das Hadith ist sahih. Das Hadith ist sahih, wie sahih al-Jami' Nummer 210. Das wird sahih al-Jami' 210. Dieses Hadith ist sahih. Dieses Hadith ist sahih. In diesem Hadith, Barakallahu fikum, gibt es natürlich einen Hinweis, dass zwei Arten von toten Tieren uns erlaubt sind. Allgemein aber, alle toten Tiere sind uns verboten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ma'idah, Surah 5, Ayat 3, subhanahu wa ta'ala sagt, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Verboten ist euch der Genuss von verendetem Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allah angerufen worden ist. Und für uns ist in dieser Eier wichtig, die anderen, verendeten und Blut. Verendeten, das bedeutet toten Tiere, und Blut, das bedeutet überhaupt Blut. Und hier, das ist allgemein. In dieser Aya ist das alles allgemein. Das ist jede Art von Verendeten ist verboten. Jede Art von Blut ist verboten. Auch Tier, Mensch, egal was. Aber dann kommt die Sache, sowieso von Mensch wissen wir, das geht nicht. Sowieso von Tieren wissen wir, das geht nicht. Jetzt kommt außer. Und das ist, Barakallahu fikum, eine Ausnahme von der Allgemeinheit des Hadithes, und zwar Heuschrecken und Fisch, das ist Meitatan. Das bedeutet, wenn Heuschrecken verenden, wenn sie sterben, getötet werden, ohne auch, dass man zum Beispiel sie jagt oder dass man sie tötet, oder das braucht man nicht, oder Fische. Und hier, bezüglich der Fische, gibt es ein Hadith von Jabir, das der Prophet Muhammad gesagt hätte. Warum sage ich hätte? Weil diese Überlieferung von Jabir schwach ist. By allen Hadith gelehrten. By allen Hadith gelehrten ist es wahr. Er sagte, wenn ihr etwas von mir isst, ist kein Problem, wenn ihr das jetzt angelt. Aber wenn das auf dem Wasser kommt, das wird, wenn das auf dem Wasser jetzt schwimmt, weil das gestorben ist im Meer, dann dürft ihr das nicht essen. Die Gelehrten sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Warum? Weil der Prophet Muhammad SAW vom Meer gegessen hat, als sie das bekommen haben. Und er hat nicht gefragt, ob man das geangelt hat, ob man das jetzt selber geschickt hat oder das war so. Erstens, zweitens, das Hadith, dieses Hadith und das erste Hadith, was wir hier Barakallahu fikum genommen haben, und zwar, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu, dass dieses Wasser endet im Wasser, ist erlaubt. Aber von diesen, was verendet im Wasser, von Wassertieren, ist erlaubt. فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ الْجَرَاد, Heuschrecken. Hut, das sind Fische. Alle Tiere, die im Wasser leben, alle Tiere, die im Wasser leben, sind uns erlaubt, ob man angelt, gefischt hat, oder ob sie auch im Meer gestorben sind, dann können sie sie rausnehmen und essen, kein Problem. Weil das Hadith so allgemein ist in diesem Zusammenhang. وَأَمَّا الدَّمَان, der Prophet Muhammad SAW sagt, was bezüglich Blut ist, was bezüglich Blut ist, Barakallahu fikum bikum, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, الطحال انشليهم والكبد. Was man im Arabischen auch الطحال. Aber hier sagt الطحال. الطحال, das ist Milz, und Kebid, das ist Leber. Das ist Leber und Milz, ist uns erlaubt, weil das Blut ist normalerweise. Alles, was in Milz und Leber ist, ist Blut. Und trotzdem ist es erlaubt. Aber passt auf, Barakallahu fikum, das ist uns erlaubt, wenn man die Tiere geschlachtet hat. Nicht, dass wir ein Tier haben, was nicht geschlachtet ist, so sagt man ja trotzdem, ist es uns erlaubt. Nein. Da muss man alle Hadithe wirken lassen. Alle Hadithe, Barakallahu fikum, wirken lassen. Und hier soll man etwas auch betrachten. Es gibt hier ein sehr schönes Beispiel bezüglich Usul al-Fiqh. Das bedeutet diese Grundlagen der Fiqh. Was bedeutet allgemeine Aussage und ausgenommen oder bestimmte und unbestimmte Aussage? Und das ist hier in diesem Zusammenhang. Und was bedeutet allgemein und ausnehmen oder von bestimmten etwas unbestimmte, von unbestimmten bestimmten rauszuholen? Das ist in diesem Beispiel. Der Prophet Muhammad SAW sagte, Allah SWT sagt, alle verendete Tiere sind verboten. Dann kommt die Ausnahme, außer diese beiden. Alles Blut ist verboten, dann kommt die Ausnahme. Und das ist auch ein Beweis, dass die Sunna den Koran erklärt oder beschränkt. Das wird passiert, dass die Sunna Ausnahmen haben. Barakallahu fikum. الحديث الثاني عشان طبعا ما قلت شيء بالعربي أعيده في هذا بارك الله فيكم في شيء بأصول الفقه وهو مسألة المطلق والمقيد العام والخاص والاستثناء يعني الاستثناء فالأصل هنا أنه كل شيء ميت اسمه كل شيء ميت وكل شيء دم حرام ثم قيد بهذا وفيه كذلك أن السنة تقيد بالقرآن تقيد أو تستثني يعني بالسنة يستثنى شيء من هذا العموم بارك الله فيكم الموجود في كتاب الله سبحانه. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري. وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وإذ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري. und Abu Dawud und hat gesagt bei Abu Dawud وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. bei Ahmed und Ibn Majah يقدم السم ويؤخر الشفاء. طيب بارك الله فيكم، هذا في هذا الحديث أولا مسألة أن الذباب إذا ولغ في الإناء، عفوا إذا سقط في الإناء في طعام في شراب فماذا تفعله؟ هنا بارك الله فيكم فيها أولا أن هذا الطعام أو هذا هذا الشراب لم ينجس للذباب. المسألة الثانية دليل ظاهر على جواز قتل الذباب، جواز قتل الذباب، لأنه قال فليغمسه فإذا غمسه انخنق ما. والثالث أنه لا يؤكل بل يطرح. ثم قلنا أنه ما ينجسه. وفيه كذلك بارك الله فيكم أن من هذا الحكم عدي الحكم، يعني قيس على هذا النحل الزنبور العنكبوت، إذا نحل فقط، إذا زنبور فقط، إذا عنكبوت فقط وأشبه ذلك، لأن الحكم يعم بعموم العلة، فإذا اشتركت العلة اشترك الحكم. ليش اشترك الحكم هنا بارك الله فيكم؟ لأنه هذا ما فيه دم، يعني هذه الحشرات اللي ذكرت هنا ما عندها، فيها سائل ولكن ما له دم، ليست مثل مثلا الحيوان اللي يذبح، وليست مثل الجراد لأن الجراد أتى فيه دليل، وليست كذلك مثل حيوانات البحر لأن حيوانات البحر أتى فيها الدليل. فإذا لا دم له سائل، الذباب لا دم له سائل أصلا، فانتفى الحكم بالتنجيس، فإنه إذا وقع لا ينجس كل شيء. وكذلك في هذا الحديث بارك الله فيكم أمر عظيم، وهو أن الذباب أو البعوض في جناحه داء وفي الآخر دواء، وداوها بالتي هي الداء، وداوها بالتي هي الداء، أي في جناحه الأول قوة سمية وفي جناحه الآخر قوة تقضي على هذا السم، تقضي على هذا السم. ولذلك قال فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني لما يوضع لما يأتي وأنت ما تغمسه ويذا قد يكون فيه بقية في القوة السمية، أما إذا غمسته فتعادل هذا بهذا وما ضرت بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يضر بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا لسعت سيأخذوا ذبابة ويسرقوها موضع ذلك الأمر ويستفيد الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا، لأنه فيه مادة. طبعا اليوم سبحان الله في هذا الحديث بالذات، ولو خرجنا عن الإطار الفقهي أقول إلى إطار آخر وهو عقدي وليس فقهي، بعض الناس لما قرأ هذا الحديث والحديث صحيح قال ما هذا الكلام، هذا ما يوافق عقولنا، ذباب يأتي فتغمسه النبي ما قال لك اغمسه وكله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغمسه واخرجه، ما قال تاكله. هذا واحد. فلذلك ردوا مثل هذه الاحاديث، قال ما هذا الكلام. فالان اتى اهل الصين وعلماء الكيمياء وعلماء الفيزياء وكذا وهي، ودرسوا مثل هذه المسائل، فوجدوا نعم ان في جناح البعوض، في جناح الذباب والبعوض داء ودواء، وجدوا ان هذا ضد هذا. فلما اخرجوا هذه الامور رجع اولئك الذين ما اخذوا هذه الاحاديث فقالوا الان نحن نقر ونقول هذا للاسلام وهذا علم وهذا. سبحان الله، لما قلنا قال رسول الله ما صدقتم، ولما قلنا قال علماء الصين صدقتم، فلا حول ولا قوه الا بالله. وهذا بارك الله فيكم يبين للمسلم ان عليه ان يلتزم بكتاب ربه وبسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون من اولئك الذين يكذبون بمجرد انه ما اعجبهم شيء. يعني واحد منهم قال ايه القرف ده، معلش يعني ولو قلناها بلهجته، قال ايه القرف ده، ايه القرف ده، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه هذا الكلام؟ لذلك سبحان الله، ويأبى الله الا ان يتم نوره سبحانه وتعالى. يا الله سبحانه، واخر شيء يحق الله سبحانه وتعالى الحق، ذاك انتبهوا لهذا الامر. اذا الحديث فيه اولا ان الذباب اذا سقط ما نجس كل الطعام، ما نجس كل الشراب، يخرجه الانسان في جناحه، يغمسه اول وبعدين يخرجه في جناحه الاول ده، في الجناح الثاني ده. و بارك الله فيكم، dann kommen wir zu 12. Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Abu Huraira natürlich, hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, fehlt eine Fliege in das Getränk von einem von euch, so soll er die Fliege ganz eintauchen und dann entfernen. Dann ist es Krankheit in einem ihrer Flügel und Gesundheit in dem anderen. Das ist bei Al-Bukhari berichtet. Und bei Abu Dawud. Und Abu Dawud hat dazu hinzugefügt, die Fliege schützt sich selbst mit dem kranken Flügel, indem sie ihn zuerst in das Getränk tunkt. Dieses Hadith, Barakallahu Fikum, ist es sehr wichtig zu verstehen. Es gibt hier in diesem Hadith sehr viele, natürlich Barakallahu Fikum, Sachen, die wir lernen können. Erstmal, dass man die Fliegen töten kann. Dass man die Fliegen töten kann und töten darf. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Du wirst das tauchen, eintauchen, voll. Zweitens, dass man die Fliegen nicht essen darf. Dass man die Fliegen nicht essen darf. Drittens, wenn die Fliegen in einem Getränk oder im Essen sterben, weil man die eintaucht, dann Barakallahu Fikum heißt das nicht, dass Getränk oder das Essen unrein geworden ist oder dass man davon nicht essen darf. Viertens, Barakallahu Fikum, dieser Anlass in diesem Hadith, lass uns sagen, in der Grund, lass uns sagen, dass dies auch gilt für zum Beispiel für Bienen oder Hummel oder für Spinnen. Wenn die im Essen kommen, dann macht man das Gleiche. Und es gibt eine sehr schöne Sache drin, Barakallahu Fikum, und zwar, die Fliege oder die Bienen, die haben kein Blut. Die haben kein Blut, wie der Mensch oder die Tiere. Und deshalb, sie sind verboten zu essen. Aber da sagt man, die sind wie Heuschrecken. Da sagt man, oh, bei Heuschrecken haben wir Beweis, dass wir dürfen, aber dass wir essen dürfen. Aber bei Fliegen oder bei zum Beispiel Hummel oder bei Biene und Weißspinnen, die haben keinen Beweis dafür. Deshalb können wir nicht essen. Wenn man sagt, ja, aber Regel ist, man darf das essen, das stimmt nicht. Die Regel ist, was verendet, darf man nicht essen. Was verendet, darf man nicht essen, außer, dass man Beweis dafür hat. Und wir haben nur vier Heuschrecken und die Meeresbarakalophikum Tiere, die Fische. Dazu, hier, Barakalophikum, gibt es eine Sache in diesem Hadith, und zwar bezüglich die Flügel von den Fliegen. Der Prophet sagt, in einem ist Krankheit, in dem anderen ist Heilmittel dafür oder Medizin dafür. Und das ist Barakalophikum, dass man, wenn man das auftaucht, wenn man das drückt in Getränk oder in Essen und rausbringt, dann wird man Barakalophikum nicht schlecht getroffen in diesem Zusammenhang. Wenn man das nicht macht, dann könnte es passieren. Und Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran ein Gleichnis gegeben mit Fliege. Die Kuffara haben gesagt, was ist das, der redet von Fliegen? Subhanahu wa ta'ala. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala redet von Fliegen als ein Beweis für die Menschen. Dass diese Fliege, die so klein ist, die können von euch Blut nehmen und die können gar nichts. Ihr könnt gar nichts dagegen tun, trotz dass die Fliege so klein ist. Und die saugt Blut von euch. Dazu, Barakallahu fikum, gibt es eine Sache hier in diesem Hadith, dass sie wirklich, das ist eine Sache der Medizin und der Wissenschaft. Aber das Komische, was wir hier, übrigens die Mediziner damals, die haben gesagt, wenn man zum Beispiel einen Skorpionstich bekommen hat, oder Hummelstich bekommen hat, oder von Biene gestochen wird, dann holt man Fliege und da tut man die Fliege drauf und dann reißt man die Fliege auf die Stelle. Und dann ist das gut für diese Person, wenn man das macht. Weil durch die Flügel von Fliegen, was drin ist von Heilmitteln, wird das besser für die Person. Und alles natürlich ist das Barakallahu fikum unter Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das Komische und das Merkwürdige ist, subhanallah, es gab ein paar Leute, die nennen sich Gelehrten. Oder die Leute nennen diese Leute Gelehrten. Als man diesen Hadith gehört hat, ist das, oh, eklig. Er hat gesagt, oh, eklig. Wie soll ich eine Fliege dann, wenn das in einem Getränk ist, erstmal wirklich drucken im Getränk und dann rausholen? Da haben sie gesagt, das ist eklig und so weiter. Und weil das für sie eklig war, haben sie das Hadith zurückgewiesen, da haben sie gesagt, wir wollen davon, sie sagen, das stimmt nicht. Und trotz, dass dieses Hadith bei Bukhari ist, und nun das Prozent ist dieses Hadith starb. Ein paar Jahre später, Barakallahu fikum, kamen Chinesen und Chemiker und Mediziner und Forscher und die haben das geforscht. Dann haben sie gesehen, oder nach der Forschung, da haben sie entdeckt, dass wirklich in der Fliege, es gibt in einem Flügel Krankheit und in unseren Heilmittel dafür. Wie die Impfung genau. Dann haben sie das gesagt. Da hat man diesen Leuten gesagt, jetzt die Chinesen haben das gesagt. Da haben sie gesagt, ja, schaut mal, der Islam ist stark. Aber vor ein paar Jahren hat sie gesagt, dieses Hadith stimmt nicht. Als man euch gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wollt ihr das nicht annehmen, aber als man euch gesagt hat, die Chinesen und die Forscher und die Mediziner haben gesagt, habt ihr angenommen? Subhanallah. Das bedeutet, Barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Aufpassen als Muslim. Da muss der Muslim sehen, wie die Sache ist in unserer Religion. In unserer Religion ist die Sache so. Haben wir Beweis von Koran und Sunna? dann machen wir. Haben wir keinen Beweis, dann sagen wir nicht. Und der Koran und die Sunna vom Propheten Muhammad sallam kommt vor Forschung und vor Wissenschaft und kommt vor Barakallahu von Medizin. Und wir sind fortgeschrittener im Koran und in der Sunna vom Propheten Muhammad sallam als die Forschung und als die heutige Wissenschaft in allen Bereichen. Aber leider, dass manche Leute den Islam nicht Barakallahu fikum annehmen, dass manche Leute den Islam nicht annehmen und die nehmen von Forschern und später dann bestätigen sie, was im Koran und Sunna ist. Und das ist sehr schlimm in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, es gibt auch sehr viele Sachen, was man hier dazu erklären kann, aber wichtig ist zu verstehen, eine Fliege, eine zum Beispiel Fliege, eine Biene, wenn das in dein, wenn ein Getränk ist, dann braucht man das ganz auf Barakallahu fikum und dann macht man die Sache, inshallah, bis zu Ende. Mach Adhan. Wir machen jetzt Adhan, Barakallahu fikum, dann machen wir, inshallah, weiter. Es gibt noch 10 Minuten, dann machen wir in dieser Pause das letzte Hadith und machen wir, inshallah, zu Ende. Ja, dann machen wir. الحمد لله رب العالمين. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. أبو واقد الليثي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية, يعني بهيمة وهي حية. ذلك بارك الله فيكم أن الناس كانوا يعمدون إلى إليات الغنم, الإلية تبع الغنم هذا الذي في مؤخرة الغنم, وإلى أسنونة الإبل. ماذا يفعلوا؟ يقطعوها ويأخذوها ويأكلوها هذا الدهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت, يعني هذا أيضا ميت ولا يجوز, لا يجوز أكله من ناحية, وكذلك ينجري عليه أو يجري عليه حكم الميتة, الميتة والأمر الذي فيه دم, يعني الميتة التي فيها دم إذا ماتت فهي نجسة لأنه على حسب طبعا, والأمر الذي ما فيه دم ما في نجاسة في مثل هذا الباب, في مثل هذا الباب. أبو واقد الليثي طبعا رحمه الله تعالى واحد الصحابة وسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث روي من أربع طرق, هذا الحديث روي من أربع طرق عن أبي سعيد الخدري وأبي واقد الليثي وابن عمر التميمي الداري كما ذكرنا بارك الله فيكم. والدليل حديث على أن ما قطع أو دليل الحديث عفوا دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت محرم. وأريد بالبهيمة الشيء الذي له أربع قوائم. أما إذا كان من السمك أو من غير ذلك فمن حيوانات البحر بارك الله فيكم فيخف منه الجراد والسمك وهذه الأمور. وقوله صلوات الله وسلامه عليه فهو ميت أنه لا بد أن يحل المقطوع الحياء لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حيا. يعني قال ميت الميتة ما تؤكل أصلا، وإذا كان الشيء حي إذا كان الشيء حي فإنه ما يؤكل أصلا، لأنه يعني ما تأكل شيء حي، إنما تأكل شيء إما بعد زكاته أو بعد قتله صيدا، أو إذا كان من حيوانات البحر بعد إخراجه من البحر، بعد إخراجه من البحر. وذلك بارك الله فيكم هذا الذي يفعله البعض أنه يأخذ شيء جزء من البهائم وبارك الله فيكم يعني يستخدمه، فهذا سيجوز. مثلا إذا قطعت يد واحد لأنه سارق مثلا، أو فرضا إذا أتى حيوان وأكل من حيوان آخر مثلا قطع رجله والحيوان الآخر هرب فبقت الرجل بقت الفخذة، ما تضب عند باب تأكلها لأنه هي مثل الميتة نجاسة وأكلا، نجاسة وأكلا بارك الله فيكم. أو مثلا إنسان وجد قطعة من حيوان أو كذا فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم وأعلم. طبعا إلا بحيوانات البحر هذا أمر آخر والله تعالى أعلى وأعلى. طب لأنه ميتة البحر جائزة أصلا، لأنه ميتة البحر أصلا جائزة، فهذا يختلف والله أعلم. طيب بارك الله فيكم، بس في حديث فهوتي إن شاء الله. فأبو واقد الليثي رحمه الله رضوان الله عليه ساكت عليكم السلام، ما قطع من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه كما ذكرنا أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. أبو واقد الليثي الله سبحانه وتعالى auf ihn berichtete dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte was von einem lebenden Tier abgeschnitten wird ist tot, totes Fleisch. Das wurde berichtet von Abu Dawud und At-Tirmidhi, von Abu Dawud und At-Tirmidhi. Und At-Tirmidhi hat gesagt, dieses Hadith ist Hasan. Dieses Hadith wurde von vier Sahabi auch berichtet. Von vier von Sahabi von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet. Wie Abu Sa'id al-Khudri, Abu Waqid, Ibn Umar und Tamim al-Dad. Was ist die Geschichte von diesem Hadith? Und zwar, barakallahu fikum, die Leute haben das Fett am wo der Schwanz von den Schafen ist. Normalerweise ist das Fett ist das viel Fett dort. Die haben das geschnitten und gegessen. Oder andere, die haben den Hocker von Kamelen geschnitten und gegessen. Oder sie haben einen Teil von dem Fett genommen und gegessen. Und dafür hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu hat er gesagt, was man von den Tieren abschneidet, während die Tiere noch am Leben sind, dann ist das Meta. Das bedeutet, das gilt dafür, erstens, ob das rein oder nicht rein ist, zweitens, das gilt, ob man essen kann oder nicht essen kann. Und wenn man sagt Meta, das ist wie Meta, das bedeutet verendet, dann darf man, das ist unrein. Und zweitens, man darf davon nicht essen, was man will. Aber mit toten Tieren oder mit den Tieren des Meeres, das ist was anderes, weil normalerweise wir dürfen die Tiere, die verendet sind im Wasser, essen. Und ein Stück auch von diesen Tieren kann man nehmen, wenn sie noch nicht auch verendet sind. Das ist was anderes, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was anderes, barakallahu fikum, dazu gesagt hat. Und da wir auch, barakallahu fikum, in diesem Hadith, müssen wir etwas verstehen. Angenommen, ein Tier greift den anderen, ein Raubtier greift den anderen. Und der, zum Beispiel, der schneidet bei diesem Tier ein Bein oder ein Stück Fleisch. Und du findest das, du kannst das nicht essen. Warum? Weil das tot ist und man darf keine tote Tiere, barakallahu fikum, essen. Erstens. Zweitens, angenommen jetzt von einem Menschen oder von einem Tier ist ein Stück Fleisch geblieben oder ein zum Beispiel ein Glied von einem Menschen oder einem Tier, darf man nicht essen. Warum? Weil das wie Mensch, das ist Mensch. Weil der Prophet Muhammad das gesagt hat, das ist verendet. Und verendet dürfen wir nicht essen, außer natürlich diese beiden, Al-Jarad, das wird Heuschrecken, und Al-Hut, das bedeutet Fische, die wir im Meer haben. Und das gilt dafür, wie ich schon gesagt habe, ist es rein? Rein. Nicht rein? Nicht rein. Darf man nicht essen? Darf man nicht essen. Darf man essen? Darf man essen. Bezüglich jetzt Heuschrecken und zum Beispiel Tiere, die im Meer verenden, oder bezüglich auch die anderen Tiere, die wir nicht essen, wenn sie tot sind, wenn sie nicht geschlachtet werden. Und das sind auch unrein und das ist das Gleiche. Das ist alles, was Blut hat. Das ist alles, was Blut hat. Aber was kein Blut hat und verendet, was kein Blut hat, wie zum Beispiel Fliegen, Bienen und so weiter, und verendet, das sind, wenn sie auch verenden, die bleiben rein, und deshalb hat der Prophet Muhammad gesagt, hat, man kann das rausnehmen und wegschmeißen und da kann man dieses Essen weiter essen. Aber zum Beispiel bezüglich, jetzt, das kommt später, wenn ein Maus zum Beispiel in ein Getränk kommt oder in Essen kommt, dann ist das nicht der Fall wie eine Fliege. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima kathira. So mit barakallahu fikum haben wir den ersten Kapitel von dem Shubul al-Salam al-Musila ila Bulug al-Maram, die Erklärung von Bulug al-Maram zu Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch Lohn dafür geben, wenn ich was Gutes gesagt habe von Allah. Und wenn was Schlechtes von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Inshallah, nach dem Gebet werden wir, wenn man Fragen hat, dann werden wir diese Fragen bi'idhni ta'ala weitermachen und vielleicht machen wir eine kleine Wiederholung. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ich gebe allen Rot jetzt, während wir beten. Ja. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. etwas, wenn ja, dann bitte etwas tippen. Okay. Wenn man Fragen zum Natürlich, du kannst nicht so halb von Schwein essen. Klar, das ist klar. Ja, natürlich, das ist eine gute Frage vielleicht, weil manche nicht verstehen. Barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Arten von Blut sind erlaubt. Milch und Leber von Tieren, die für uns erlaubt sind, nachdem man sie geschlachtet hat. Zwei Bedingungen, die für uns erlaubt sind, nachdem man sie geschlachtet hat. Nicht zum Beispiel jetzt, du nimmst ein Leber von einem Schwein oder Leber zum Beispiel von einem Hund. Nein, das ist haram. Oder wenn ein Tier gestorben, verendet ist, zum Beispiel ein Kamel oder zum Beispiel eine Ente, die verendet sind, dann kannst du nicht zum Beispiel Leber holen und Milch holen. Barakallahu fikum. Weil das zu Alkohol wird. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht getrunken. Und das Hadith steht bei Ibn Majah und das ist bei Muslim auch. Barakallahu fiik. Ja. إذا جلاتين نباتي يجوز ما في مشكلة. ما في مشكلة. طيب على كل Ich denke, die Brüder und Schwestern im Internet, die haben keine Fragen, die zum Thema sind. Und mit allgemeinen Fragen möchte ich jetzt nicht anfangen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann von Allah. Wenn ich was Schlechtes gesagt habe, von mir und von Shaitan. Inshallah, wir treffen uns morgen, bi'izni ta'ala, in Sunnah Moschee in Elsdorf. Wir treffen uns dort. Und bis dahin möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Ich weiß nicht, ob ich nach Isha nochmal kommen kann. Ich weiß nicht, barakallahu fikum, ob ich nach Isha kommen kann oder nicht. Normalerweise Tamhid macht Unterricht ab 22 Uhr und ich werde versuchen, vielleicht 22:30 Uhr da zu sein. Wenn Tamhid noch nicht Unterricht gemacht hat, dann vielleicht mache ich mit euch weiter. Wenn er mit dem Unterricht angefangen hat, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan und barakallahu fikum und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Dina Allah, schick mir nochmals barakallahu fikum, Dina Allah, schick mir nochmal diese Link, was du mir vorhin geschickt hast, weil ich offline war. Assalamu alaikum wa barakatuh.